Kundgabe 6320. Empfangen durch Bertha Dudde am 27. und 28.07.1955. Dienen in freiem Willen. Ich liebe. Wer um den Entwicklungsgang des Geistigen weiß, wer über Sinn und Zweck der Schöpfung unterrichtet ist, der weiß es auch, dass der Mensch als vollkommenstes Schöpfungswerk den Abschluss bildet von einem endlos langen Entwicklungsprozess, der sich auf dieser Erde abgespielt hat. Er weiß es, dass diesem unwiderruflich ein Verweilen im jenseitigen Reich folgt, wo es keine materiellen Schöpfungen mehr gibt, wo die Fortentwicklung unter entsetzlich schweren Umständen wohl noch weitergehen kann, doch völlig anders als in der materiellen Welt. Wenn nicht der Entwicklungsgang auf Erden so weit abgeschlossen worden ist, dass die Seele in das Lichtreich eingehen kann. Diese Erkenntnis haben aber nur die wenigsten Menschen auf der Erde. Denn um dies fassen und glauben zu können, gehört vorerst der Wille darum zu wissen. Und dieser ist selten nur bei den Menschen vorhanden. Überaus stark dagegen ist der Wille des Menschen darauf gerichtet, sich die Schöpfung nach Möglichkeit nutzbar zu machen, dass sie dem körperlichen Leben zum Vorteil gereicht. Unbewusst verhelfen die Menschen zwar dadurch, dem in der Schöpfung gebundenen Geistigen zur Höhe, weil dieses dienet, wenn auch im Mussgesetz. Es wird sehr viel Materie durch Menschenwillen aufgelöst, sie wird umgeformt zu immer neuen Schöpfungen, denen allen eine dienende Funktion zugewiesen ist, die das Geistige zwangsläufig aufwärts steigen lässt. Doch der Mensch selbst kann dabei auch stehen bleiben oder gar zurückgehen in seiner Entwicklung, wenn er selbst nicht gleichzeitig dienet im freien Willen, da er selbst nicht mehr unter dem Mussgesetz steht und er deshalb seine Aufwärtsentwicklung selbst vorantreiben muss. So wie er alles bewusst tut, immer im Willen, dem Mitmenschen damit zu dienen, kann seine irdische Tätigkeit einen ungeahnten Segen für seine Seele eintragen, selbst wenn er nicht um den Entwicklungsgang des Geistigen weiß, selbst wenn er ohne jegliche Kenntnis ist vom Sinn und Zweck des Erdenlebens und den Schöpfungen dieser Erde. Er braucht es nicht zu wissen, wenn er nur freiwillig dienet in Liebe. Doch zumeist treibt ihn wohl eine Liebe zur Betätigung, aber nur die Liebe zu sich selbst. Dann kann seine Tätigkeit sich auch zum Schaden des Mitmenschen auswirken, weil die Ich-Liebe desto mehr befriedigt wird, je karger der Mitmensch bedacht wird. Die Ich-Liebe wirkt sich aber auch ungünstig an den Schöpfungswerken aus, die dem Menschen als Betätigungsfeld zugewiesen worden sind, indem oft vorzeitig die Entwicklung des Geistigen in solchen Schöpfungswerken abgebrochen wird, um eigenen Vorteils willen, weil die Ich-Liebe der göttlichen Ordnung widerspricht und darum auch die Handlungsweise des Menschen gänzlich wider die göttliche Ordnung gerichtet ist. Selbst wenn solche Menschen wissen um Sinn und Zweck der Schöpfung und des Erdenlebens, würden sie nicht ihre verkehrte Lebensweise und das Handeln wider die göttliche Ordnung aufgeben, weil die Ich-Liebe sie völlig beherrscht und sie anderen Vorstellungen unzugänglich sind. Und diese Menschen kommen in einer Verfassung in das geistige Reich, die ganz entsetzlich ist, denn sie können die Ich-Liebe nun nicht mehr befriedigen wie auf Erden. Und der Weg zur rechten Liebe, zur Liebe zum Nächsten, ist unendlich weit und oft überhaupt nicht zu finden. Der Mensch, der nur sich selbst liebt, nimmt also auch die Liebe zur Materie in die jenseitige Welt hinüber. Und das Lösen davon ist überaus schwer. Denn ständig erstehen Dinge vor seinen Augen, die er mit allen Sinnen begehrte, und reizen ihn aufs Äußerste, um aber sofort zu vergehen, wenn er seine Begierden stillen will. Und desto heftiger werden diese Begierden, und es sind entsetzliche Qualen, die nun die Seele auszustehen hat, so lange, bis sie selbst in sich die Begierde bekämpft, was dann auch immer schwächer werdende Versuchungen zur Folge hat. Die Menschen wissen nicht, welche Vorteile sie sich schaffen für das jenseitige Reich, wenn sie auf Erden schon die Materie zu überwinden suchen, wenn sie sich zum Herr dieser machen und nicht zu ihrem Sklaven. Der Mensch kann auf Erden sich alles dienstbar machen, denn das ist Zweck aller Schöpfung, dass sie dienet dem Menschen und auch jeglicher Kreatur, weil Dienen Erlösung bedeutet für das darin gebundene Geistige. Und es trägt also der Mensch selbst viel dazu bei, wenn er der Materie die Möglichkeit gibt zum Dienen, wenn er selbst Dinge schafft, die wieder einen dienenden Zweck erfüllen, an denen er sich wohl auch erfreuen darf als Geschenk Gottes. Doch er soll immer an die geistige Bestimmung der materiellen Dinge denken, nicht aber sich selbst an diese Ketten, dass all sein Sinnen und Trachten nur der Gewinnung materieller Güter gilt, um sich selbst ein behagliches Wohlleben zu schaffen und immer mehr dem weit unter ihm in der Entwicklung Stehenden zu verfallen, was für ihn selbst einen geistigen Rückschritt bedeutet. Stets muss die Entwicklung eine aufsteigende sein, und das Ziel des Menschen im Erdenleben ist völlige Freiwerdung aus der materiellen Form, ein Überwinden dieser. Dann kann die Seele frei und unbeschwert den irdischen Leib verlassen und sich in lichte Höhen aufschwingen. Dann wird sie nicht von der Materie zurückgehalten und gezwungen, sich noch länger in irdischen Sphären aufzuhalten, obwohl sie nicht mehr auf Erden lebt. Wie unendlich dankbar die Seele ist, die sich lösen kann aus diesen Sphären, das wisset ihr Menschen auf Erden nicht, aber lasset es euch gesagt sein, dass das, was ihr auf Erden mit allen Sinnen anstrebt, euer größter Feind ist. Denn eure Seligkeit liegt in der Freiheit. Unfrei aber seid ihr, solange euch noch die Materie fesselt, und sie fesselt euch so lange, wie euch selbst noch die Ich-Liebe beherrscht, wie ihr selbst euch nicht durch dienende Liebe erlöset von ihr. Nur wer dienet, wird frei. Und das Dasein als Mensch gibt euch ständig Gelegenheit zum Dienen in Liebe. Aber ihr habt einen freien Willen und werdet nicht, wie im Vorstadium, eurer Entwicklung gezwungen zum Dienen. Die Liebe muss euch dazu antreiben. Und die dienende Liebe wird nur der Mensch üben, der die Ich-Liebe niederkämpft, der nicht besitzen, sondern verschenken will. Dieser aber lernet auch die Materie verachten, erlöset sich von ihr und wird völlig frei. Sein Entwicklungsgang auf Erden ist beendet mit dem Erfolg restloser Vergeistigung seiner Seele, die nun wieder im geistigen Reich in Licht- und Kraftfülle tätig sein kann und in dienender Liebe sich jener Seelen annimmt, die noch in Unfreiheit und Lichtlosigkeit schmachten und der Hilfe bedürfen, um auch endlich aus ihren Fesseln sich lösen zu können. Amen.